Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Die Radionacht Jazz geht in ihre letzte Runde. Wir bringen 5 Stunden lang vokalen Jazz, viele Sängerinnen und Sänger. Am Mikrofon noch bis 6 Uhr Karl Lippegaus. Sugar to show. I've been listening to the sirens and the radio. He said he'd be over 3 hours ago. I've been waiting for his car on the way. He makes friends easy, he's not like me. I watch for judgment anxiously. Ceiling. Just the one instrument. And you must have liked it here. And you stayed sitting down. Old Blue Monk, now there's a pretty song. Warm, wet shadow. The high bones of women beautifully wrapped and smoke and powders. Dance among these. Dance among these. Dance among these. Dance among these. subject tonight is love. And for tomorrow night as well. As a matter of fact, I know of no better topic for us to discuss until we all die. Das waren die Stimmen von Joni Mitchell, Robin Holcomb und zuletzt die legendäre Memphis Minnie. Die nächsten Minuten in der Radionacht Jazz gehören der derzeit wohl meist beachteten schwarzen Jazzsängerin Cecile McLaurin-Salvon. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do, and everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock hold, I've mastered a few, and everything I've got belongs to you. Share for share, share alike, you get struck each time I strike. Me for you, you for me, I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. And everything I've got, ooh, it's not a lot. Everything I've got belongs to you. J'ai sangloté toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Mon cœur battait à triste coups, comprenant sa tendresse vaine. Le front caché sur genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Tu me disais des mots très doux, mais je les entendais à peine. Je revivais l'heure lointaine où je faisais des rêves fous, le front caché sur tes genoux. Thank you. ta triste cour, comprenant sa tendresse vaine, le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Tu me disais des mots très doux, mais je les entendais à peine. Je revivais l'heure lointaine où je faisais des rêves fous, le front caché sur tes makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. There are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curls. You may not see him. Zog durch vier Alben von Cecile McLaurin-Salvant in der Radionacht Jazz. Johnny Hartman war der einzige Sänger, mit dem John Coltrane ein Album machen wollte. Ihre Platte steckt voll tönender Erinnerungen an die Musik, die John als Junge zu Hause mit seiner Mutter aus dem Küchenradio gehört hatte. Auf dem Weg ins Studio entschieden sie sich für Lush Life, das sie sehr mochten in der Version von Nat King Cole. I used to visit all the very gay places, those come-what-may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant K traces. That used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris, please, the bite of it, all I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. Deutschlandfunk. 5:30 Uhr, die Nachrichten. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat nach dem EU-Beschluss zur Aussetzung des Marineeinsatzes im Mittelmeer neue Maßnahmen zur Rettung von Menschen aus Seenot gefordert. Es brauche mehr Schiffe in den Gewässern zwischen Libyen und Europa, egal wer sie stelle, sagte der Vertreter von UNHCR in Deutschland, Bartsch, der Zeitung Welt am Sonntag. Die Seenotrettung sei ein humanitärer und rechtlicher Imperativ, der in internationalen Übereinkommen festgeschrieben sei. Zudem kritisierte Bartsch das Zurückschicken von Migranten vom offenen Meer nach Libyen. Die EU-Marinemission Sophia war 2015 zum Vorgehen gegen Flüchtlingsschleuser gegründet worden. Die EU-Kommission hatte unlängst bekannt gegeben, dass die Rettung von Flüchtlingen auf See vorerst eingestellt werde. Lediglich aus der Luft soll das Seegebiet zwischen Italien und Libyen weiter überwacht werden. Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags durch das Unterhaus haben in London mehrere tausend Menschen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union demonstriert. Darunter waren auch viele Mitglieder der EU-kritischen UKIP-Partei. Auf Transparenten warfen sie der Regierung Feigheit und fehlende Bürgernähe vor. Gestern hatte das britische Unterhaus den zwischen Premierministerin May und der EU vereinbarten Brexit-Vertrag zum dritten Mal abgelehnt. Damit droht ein sogenannter harter Brexit am 12. April. Alternativ könnte die britische Regierung in Brüssel eine Verschiebung des Austritts um mehrere Monate beantragen. EU-Ratspräsident Tusk setzte für den 10. April einen Sondergipfel an. Nach ursprünglicher Planung hätte Großbritannien gestern aus der Europäischen Union austreten sollen. US-Justizminister Barr will bis Mitte April eine redigierte Fassung des Russland-Berichts von Sonderermittler Mueller veröffentlichen. Das kündigte er in einem Brief an den Kongress in Washington an. Gewisse Stellen müssten jedoch aus Datenschutzgründen geschwärzt werden oder weil sie Geheimdienstinformationen enthielten. Die Demokraten im Kongress haben Einblick in den vollständigen Bericht gefordert. Seine Parteikollegen wollten keine geschwärzte Fassung, erklärte der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Nadler. In der bislang veröffentlichten Zusammenfassung wird klargestellt, dass Russland durchaus versucht hat, die US-Wahl zu beeinflussen. Allerdings gäbe es keine Hinweise auf eine Verschwörung mit dem Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten Trump. Dieser sieht sich in der Russland-Affäre vollständig entlastet. Im Pflegebereich in Deutschland sind in den vergangenen 3 Jahren einem Bericht zufolge 31.000 neue Arbeitsstellen geschaffen worden. Das meldet die Passauer Neue Presse unter Berufung auf eine Studie, die im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellt worden sei. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Pflegereformen wirkten, erklärte Minister Spahn der Zeitung. Der CDU-Politiker räumte aber ein, dass nur ein Teil der Stellen besetzt werden konnte. Es brauche mehr Pflegekräfte in Deutschland, um den Alltag zu erleichtern. Die Parteivorsitzende der Linken, Kipping, will für Arbeitnehmer in Deutschland staatlich bezahlte Auszeiten vom Beruf durchsetzen. Solche Sabbaticals seien in der heutigen Arbeitswelt dringend nötig, um aufzutanken und Krankheiten vorzubeugen, heißt es in einem Papier von Kipping, über das die Rheinische Post berichtet. Bisher könnten sich solche Auszeiten nur wenige Privilegierte leisten. Dem Vorschlag zufolge soll jeder Beschäftigte das Recht bekommen, zweimal in seinem Berufsleben ein Sabbatjahr zu nehmen. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga gab es folgendes Ergebnis: Hoffenheim-Leverkusen 4:1. Und das Wetter: am Tage überwiegend sonnig, später von Nordwesten her dichtere Wolken, aber trocken, 14 bis 23 Grad. Morgen in den Mittelgebirgen örtlich etwas Regen, sonst viel Sonnenschein bei 8 bis 21 Grad. Und die weiteren Aussichten: trocken und vielfach sonnig bei kaum veränderten Temperaturen. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Verkehrslage. Auf der A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist im Kreuz Recklinghausen die Verbindung zur A43 in Richtung Münster wegen Bauarbeiten voraussichtlich bis zum 1. April gesperrt. Die A45 Gießen Richtung Hagen ist zwischen Herborn Süd und Dillenburg wegen Bauarbeiten voraussichtlich bis 6.30 Uhr gesperrt. Und die A57 Krefeld Richtung Nimwegen ist zwischen Kreuzkamp-Lindfort und Rheinberg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Deutschlandfunk, die Presseschau. Heute mit Kommentaren zu den Protesten für mehr Klimaschutz und zur erneuten Niederlage der britischen Premierministerin May. Im Mittelpunkt steht aber die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu Polizeieinsätzen bei Fußballspielen. Es gibt Gerichtsurteile, die leuchten vielen sofort ein, schreibt die Schwäbische Zeitung. Hierzu dürfte jenes des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts zählen. Die Richter sind überzeugt, dass es richtig ist, Fußballclubs an den Kosten der Polizeieinsätze bei Hochsicherheitsspielen zu beteiligen. Die überwältigende Mehrheit der Bürger sieht dies wohl ähnlich. Und dennoch ist dies zu kurz gedacht, denn das Gewaltmonopol liegt in dieser Republik noch immer beim Staat, unterstreicht die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Die Süddeutsche Zeitung stellt fest, eine aberwitzige Geldflut ergießt sich seit langem über den Fußball. In Deutschland drückt sich der wirtschaftliche Erfolg etwa so aus: 80 Millionen Euro Ablöse für einen einzigen Spieler. Einnahmen von durchschnittlich 1,16 Milliarden Euro jährlich für die Profiklubs allein aus der Vermarktung der TV-Rechte. Mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Aber dieser Erfolg ist unter anderem nur deshalb möglich, weil der Staat gewährleistet, dass die Bundesligaspiele in einem sicheren Umfeld stattfinden können, bemerkt die Süddeutsche Zeitung. Die Leipziger Volkszeitung ist nicht überzeugt. Schon die Kostenrechnung ist extrem problembehaftet. Aus welchem Bundesland kommen zusätzlich benötigte Beamte? Wie viele Hundertschaften müssen ran? Muss ein sündhaft teurer Wasserwerfer auffahren? Müssen Pferdestaffeln aufmarschieren? Wer übernimmt dann die Physiotherapie für das gezerrte Pferd? Weiterer Knackpunkt: angesichts drohender Gebühren könnte dem Verein XY in den Sinn kommen, das Gefahrenpotenzial klein zu rechnen und dem zuständigen Polizeiführer die rosarote Vereinsbrille aufzusetzen, warnt die Leipziger Volkszeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont die Fans, nicht zuletzt die Radikaleren. Diejenigen, die im Stadion und darüber hinaus für Stimmung sorgen, gehören zum Fußball. In gewisser Weise leider auch die Gewalttäter, die echten Störer, die man zuvörderst haftbar machen muss. Das Leipziger Urteil setzt den Fußball unter Druck, dieser Verantwortung noch stärker gerecht zu werden. Sie zwingt auch in Bremen Politik und Vereine weiterhin an einen Tisch. Wenn Gebühren erhoben werden, dürften die Vereine sie letztlich an die Zuschauer weitergeben, prognostiziert die FAZ. Nach der erneuten Niederlage von Premierministerin May im Unterhaus meint die Badische Zeitung, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Den Briten erneut entgegenzukommen, trüge nur zur Totalblockade in Westminster bei. Entweder die Nein-Nein-Nein-Sager dort ringen sich nächste Woche zu einem echten Alternativmodell durch, also einem zweiten Referendum oder einem Ausstiegsmodell mit Verbleib in der Zollunion, oder die EU sollte ihre Energie nicht länger in sinnlosen Gesprächsrunden verschwenden. Wie sagte Wolfgang Schäuble einmal, irgendwann ist over, ist in der Badischen Zeitung aus Freiburg zu lesen. Es liegt nun an der EU, Verlängerung zu gewähren, so hingegen das Darmstädter Echo. Absurdes, einzig und allein Politikverdrossenheit auslösendes Theater hat es jetzt genug gegeben. Die Brexiteers hatten ihre Chance dreimal und sie haben sie versemmelt, wie ihre Fußballnationalmannschaft so manchen Elfmeter. Jetzt muss das Volk noch einmal sprechen. Abschließend noch ein Blick in die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe, die angesichts der Proteste für mehr Klimaschutz finden. Eltern, die ihre umweltbewussten Kinder beklatschen, Lehrer, die das Engagement ihrer Schüler gutheißen und beim Schuleschwänzen ein Auge zudrücken, lassen den Protest irgendwie brav wirken. Das widerspricht seiner Natur. Protest muss wehtun, er muss stören, um eine Veränderung herbeizuführen. Dass dies bei Fridays for Future noch nicht der Fall ist, zeigt das Verhalten der Politiker. Angela Merkel lobt die Klimaaktivisten. SPD-Chefin Andrea Nahles will 2019 zum Klimajahr machen. Aber keiner sieht sich bislang gezwungen, konkrete Antworten auf die Forderungen der Demonstranten zu liefern. Soweit die badischen neuesten Nachrichten zum Ende dieser Presseschau. Redaktion Marco Langer, Sprecherin Marion Meinker. Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Feeling good for you, Betty? Good. Nothing behind, sitting on a strange man's lap, drinking champagne. He's got light skin and an assassin's eye. I'm looking up into a self-tinted sky. I'm all dressed up, I'm waiting on the last train. I'm standing on the gallows with my head in a noose. In a minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care. Things have changed. 40 miles of bad road. If the Bible's right, the whole damn world's gonna explode. I've been trying to get just as far away from myself as I can. Some things are just too hard to touch. The human mind can only stand so much. You just can't win with a losing hand. Lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm just passing through. People look crazy, times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. This place here ain't doing me no good. It's got me all fucked up, I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, gonna learn to jitterbug rag. I ain't taking no shortcuts, I might even dress and drag. Only a fool here would think it's got anything to prove. Feel like falling in love with the very next man I see. Grab him by the hand and go running on down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. Man, I meet. Grab him by the hand and go running down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight and I'm on a rage. I used to care, but things have changed. I hurt easy, but I just don't show it. You can hurt somebody and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, fly real high. All the truth in the world ain't nothing but one big lie. I'm in love with a man that don't even appeal to me. Some folks would just go and jump in the lake. I ain't so eager to make that kind of mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, but I'm way out of range. I used to care, but things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Things have changed. Sieben Minuten lang und nirgendwo ein Spannungsabfall in diesem Titelsong des letzten Albums von Betty Lovett, Things Have Changed, eines der großen Alben des Jahres 2018, mit dem fabelhaften Gitarristen Larry Campbell und den Zeilen People are crazy, times are strange. Das, wenn Sie mir die kleine Fußnote erlauben, habe ich diese Woche auch immer wieder gedacht. Betty Lovett, Things Have Changed. Eine Sängerin haben wir in diesen 5 Stunden über Vocal Jazz noch nicht gehört. Wir haben über sie gesprochen, aber wir haben sie noch nicht gehört. Jede Sängerin sollte niederknien und Gott danken, dass es eine Billie Holiday gab, hat Annie Ross gesagt. Immer wenn ich öffentlich auftrete, muss ich gegen alles ansingen, was über mich geschrieben worden ist. Ich musste mich mit der ganzen Szene anlegen, damit die Leute mir mit ihren eigenen Ohren zuhörten und wieder an mich glaubten. Billie Holiday nach dem Tod von Lester Young. Sie hat nur sehr wenige Interviews in ihrem kurzen Leben gegeben. Sie wirkte scheu, wenn sie etwas sagen musste zwischen ihren Gesangsnummern. Aber es gab einen Radiomoderator, mit dem sie sich einigermaßen wohlfühlte. Und hier können wir sie erleben, wie sie etwas gesprächiger wurde. Only sensational, only sensational. That's the word for Miss Billie Holiday. Well, I did part of the session. I'm trying to do an album on Bessie. You know, I've always loved her. Mm-hmm. And she inspired me when I first got in the business. And, well, we sort of got like two of them. Two records. I'm supposed to make eight signs, and well, so I got two. Well, I bet they're two good records. I mean, you can turn an album out. You can turn an album out in 3 hours if you have to, but that doesn't always mean that it's music. Not Bessie's music, anyway. No, of course not. Did you know Bessie Smith very well? Yes, I did. I met her in the later years. I was working at a little, as we would say, joint called a Hot Cha on 7th Avenue, and that's where I met her just about 5 years before she died. Uh-huh. Well, that must have been like catching up with part of jazz history for you. I'd always wanted to meet her, though. Well, just think that someday, 100 years from now, there'll be a little girl trying to meet you before she starts her singing career. I hope so. I'm sure there will, Billy. Well, you know, there's one tune you did back in your days I'd like to see you do again. I don't know whether you've thought of doing it again. That's God Bless the Child. It's not available now. Well, I happened to write that thing, and nothing seemed to happen. Well, it's, nothing happened. Nothing happened commercially, but it's a beautiful thing, and two or three singers, you know, are talking about doing it now. Thank you very much. B. Wayne, they sat on it for me, and God bless her. Well, you said one of these days I want you to come back. I know you're not prepared to do that one tonight, but I want you to come back and do God Bless the Child, because it's a lovely tune. But do you suppose we could fill another request there, Horace Henderson? Think you got anything else we might persuade Miss Halliday to do? We've got a nice, comfortable chair for you. You don't always have that to sing from. Television has some advantages. This is quite a little studio. Stand right up here and do all of me. All of me? There it is. Billie Halliday. One and all. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. They are goodbye. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, so why not take the rest? Hey, baby, take all of me. Thank you, Billy. Thank you very much. It's been a real pleasure. Well, that's just a little bit of the applause that I'm sure that the people outside are sending in. You're going to come back and see us? Billie Holiday live in einer amerikanischen Radioshow. Und jetzt, solange unsere Zeit noch reicht, Lee Wiley, eine meiner absoluten Lieblingssängerinnen im Jazzbereich. Lee Wiley, die in den 30er Jahren sehr populär war. Hier mit I've Got a Crush on You. Der Trompeter ist Bobby Hackett. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse. Es soll wärmer werden heute Morgen und ich wünsche Ihnen ein geruhsames Wochenende. Tschüss, bis bald, sagt Karl Lippegaus. How glad the many millions of Tom and Dick and Harry's would be to capture me. But you were so persistent, you wore out my resistance. I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I've won you, I will never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. shun you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my much, 'cause I have got a crush, my baby, on you. Meine Meinung. Hier ist Cornelius Schlelein aus Nürnberg. Ich bin heute am 13. März überrascht worden, um 7 Uhr Ihre Nachrichten zu hören, dass man endlich über die Kultusministerkonferenz darüber spricht, ob das Grundgesetz an Schüler ausgegeben wird. Ich möchte voranschicken, dass ich Jahrgang 1950 bin, mit 21 Jahren volljährig wurde und vom damaligen Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe das Grundgesetz zugeschickt bekommen habe. Und das habe ich heute noch in meinem Besitz. Und mich haben im Laufe meiner Berufsjahre besonders der Artikel 115, also der Verteidigungsfall, und auch der später eingebrachte 87a, Aufstellung von Streitkräften, beschäftigt, weil ich über 11 Jahre bei der Bundeswehr gedient habe. Ich finde es sehr wichtig, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und ein allgemeiner Dienst sozusagen unserer Gesellschaft zurückgegeben wird. Ich halte das Grundgesetz und insbesondere natürlich auch die Grundrechte für ein Geschenk. Und ich glaube, das muss unserer Bevölkerung, unseren Schülern, unseren jungen Menschen gerade nach 70 Jahren wieder besonders nahegebracht werden. Weitere Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer zum Grundgesetz finden Sie auf deutschlandfunk.de/meingrundgesetz.